The source of all supernatural is God. Die Quelle alles Übernatürlichen ist Gott. Who always desires to actually show his wonderful goodness and kindness through expressions of the supernatural. Der immer den Wunsch hat, seine wunderbare Güte und Freundlichkeit durch das Übernatürliche auszudrücken. You always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi guys, oi. Daniel and Reinhard is back. Hallo, Daniel und Reinhard sind zurück. It's a nice shirt. Ein schönes Shirt. Do you like mine? Gefällt dir meins? I like it too. Do you know where I got it? Weißt du, wo ich es habe? No, I bought it in Thailand. Ich habe es in Thailand gekauft. The largest outdoor market in the nation of Thailand. Auf dem größten Straßenmarkt Thailands. I can't put Thailand. Let's go. Los geht's. If you want to go, we'll go. Wir fliegen nach Thailand. Vamos a Thailand. We need sponsors. Wir brauchen Sponsoren. Patrocinadores. I have a really good sponsor. Ich habe einen wirklich guten Sponsor. His name is Jesus Christ. Sein Name ist Jesus Christus. He pays all of my vacation. Er finanziert alle meine Urlaube. Buys my cars. Er bezahlt meine Autos. He pays the salary of everybody who works in this ministry. Er zahlt das Gehalt für jeden, der in diesem Dienst He arbeitet. Takes care of all of the people for Brazilian Kids Care. Er kümmert sich um all die Leute von Brazilian Kids He's a really Care. Great sponsor. Er ist ein wirklich großartiger Sponsor. Let's talk to him about going to Thailand. Sprechen wir mit ihm über die Reise nach Thailand. Don't talk to Debbie. Rede nur nicht mit Debbie. If you talk to her, she wants to go tomorrow. Denn wenn du mit ihr sprichst, wird sie morgen fliegen wollen. We should actually go. We should take Clayton. Wir sollten wirklich gehen und Clayton mitnehmen. See some other parts of this world. Dann sieht er auch andere Teile der Welt. Thailand, like here. Thailand ist es. We're going to Thailand. Wir reisen nach Thailand. Oh, this is already in video. Oh, das wird schon aufgezeichnet. Sorry. Tut mir leid, Leute. Okay. Keys for the supernatural. Schlüssel für das Übernatürliche. Listen, I like to talk about the supernatural. Ich rede gerne über das Übernatürliche. And I believe that Christians have come to a place where the supernatural becomes natural. Ich glaube, dass die Christen an einen Punkt gekommen sind, wo das Übernatürliche natürlich wird. So, in my book, which is called Supernatural. In meinem Buch Experience the Supernatural. About three important keys that we need to apply to walk in the supernatural. Spreche ich von drei wichtigen Schlüsseln, die wir anwenden müssen, um im Übernatürlichen zu wandeln. Actually, do you know, the longer I live with Jesus, the more I realize how simple Christianity is. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr begreife ich, wie einfach das Christsein ist. Jesus simplified everything, religion complicates everything. Jesus vereinfacht alles, Religion macht alles komplizierter. That's why I don't like religion and that's why I like Jesus. Deshalb mag ich keine Religion und darum mag ich Jesus. I don't like complicated life. Kompliziertes Leben mag ich nicht. I like a simple life. Ich mag ein einfaches Leben. So, there are three very simple keys. Es gibt drei einfache Schlüssel. You know, besides understanding that God is a God of the supernatural, that's his environment. Abgesehen davon, dass Gott ein übernatürlicher Gott ist, denn das ist seine Umgebung. Whenever he expresses himself, he simply expresses his nature. Und wann immer er sich ausdrückt, zeigt er einfach seine Natur. So from that point of view, so gesehen, God doesn't even do miracles. Vollbringt Gott also keine Wunder. What? Was? Yes, God doesn't do miracles. Ja, Gott vollbringt keine Wunder. He does miracles from our human point of view, but not from his divine point of view. Aus unserer Sicht tut er zwar Wunder, aber nicht aus seiner göttlichen Sichtweise. Because if a divine, supernatural being does something supernatural, it's just simply his nature. Denn wenn ein göttliches, übernatürliches Wesen etwas Übernatürliches tut, liegt das in seiner Natur. Not a miracle from his point of view in his world. In seiner Welt ist es kein Wunder. So the supernatural God always wants to express himself through miracles from our point of view. Der übernatürliche Gott will sich also aus unserer Sicht immer durch Wunder ausdrücken. Look. Schau. How does this happen? Wie geschieht das? Well, first of all, you need a source for the supernatural to invade this natural world. Zuerst einmal braucht man eine Quelle des Übernatürlichen, um in diese Welt einzutreten. The source is God. Die Quelle ist Gott. Never you. Niemals du. And here is the difficult that we don't want to understand that. Hier liegt das Problem. Wir wollen das nicht verstehen. You know, one day I was on the airplane flying to Seattle from North Carolina, Charlotte, where I used to live. Einmal saß ich in einem Flugzeug und flog von North Carolina nach Seattle. And about a little over 5 hour flight. Der Flug dauerte rund 5 Stunden. Nessa época, e é um voo de mais ou menos umas 5 horas. Because I had to do, I had to preach at a conference there. Und dort predigte ich auf einer Konferenz. You know, and out of nowhere, I don't know why. Und auf einmal, ich weiß nicht warum. I got sick like a dog on the airplane. Wurde mir im Flugzeug hundeelend schlecht. Ich habe die meiste Zeit auf der Toilette verbracht, musste mich übergeben und hatte Dünnpfiff. Ich estava com muita diarreia. Do you think that was spiritual resistance? Glaubst du, das war geistlicher Widerstand? Sim. You think so, don't you? Acho que sim. Anyhow. Wie auch immer. Mas de qualquer jeito. You know, I got there. Ich kam dort an. And the pastor picked me up and took me to the hotel. Der Pastor holte mich ab und brachte mich ins Hotel. And I said to Debbie, sweetie, I am as sick as you can only imagine. Und ich sagte zu Debbie, Liebling, ich bin unvorstellbar krank. And I had to hang up because I'd run to the toilet to vomit. Ich musste auflegen und auf die Toilette rennen, weil ich mich übergeben musste. I remember I said to the pastor. Ich erinnere mich, wie ich zum Pastor sagte. Show me where the nearest bathroom is from the pulpit. Zeig mir, wo die nächste Toilette von der Kanzel aus ist. O banheiro mais próximo. Because I thought I don't want to poop myself preaching. Ich wollte ja nicht mir während der Predigt in die Hose machen. Or vomit. Oder spucken. So I go ahead and I start preaching, feeling really, really bad. Also begann ich zu predigen und fühlte mich sehr, sehr schlecht. And I saw a guy sitting on the first row. Ich sah einen Mann in der ersten Reihe sitzen. Meanwhile, he's a spiritual son of mine. Inzwischen ist er ein geistlicher Sohn von mir. And a close friend of Daniel. Und mit Daniel eng befreundet. I see the guy who has his arm in a sling. Ich sah den Mann, dessen Arm in einer Schlinge steckte. Because that day he dropped a weight on his shoulder in the gym. Weil ihm an dem Tag im Fitnessstudio ein Gewicht auf die Schulter fiel. And injured himself. Und ihn verletzte. You know, and my spirit will start to get him healed. Mein Geist drängte darauf, ihn zu heilen. Provocado a levá-lo à and cura. I was just getting ready to say, hey young man, Jesus is going to heal you. Ich wollte gerade sagen, hey junger Mann, Jesus wird dich heilen. That was this voice in my heart. Da hörte ich diese Stimme im Herzen. How are you going to heal other people when you yourself can't even make yourself well? Wie willst du andere Menschen heilen, wenn es dir selbst nicht gut geht? Do you know, at that moment, if I would have not understood that I can never be the source, God alone is the source. Wenn ich in diesem Moment nicht verstanden hätte, dass ich niemals die Quelle sein kann, Gott ist die Quelle, the boy would have never been healed. Wäre dieser junge Mann nicht geheilt worden. Weil ich verstanden habe, dass die Quelle Gott ist und niemals ich, spielte es keine Rolle, wie ich mich fühlte. Und nunca sou eu, mas sempre é Deus. That guy got instantly healed. Dieser Mann wurde sofort geheilt. Next day, the conference, he was playing the drum. Am nächsten Konferenztag spielte er Schlagzeug. So, the source of all supernatural is God. Die Quelle alles Übernatürlichen ist Gott. Who always desires to actually show his wonderful goodness and kindness through expressions of the supernatural. Er will seine Güte und Freundlichkeit immer durch Übernatürliches ausdrücken. Secondly, zweitens, you need a problem, a need. Du brauchst ein Problem, eine Not. Precisa de problema, uma necessidade. If everything in the world is perfect, you need no supernatural. Wenn alles auf der Welt perfekt ist, brauchst du nichts Übernatürliches. There's no poverty, no sickness, no disease, no strife, no war. Wenn es keine Armut, keine Krankheit, keinen Streit, keinen Krieg gibt. If everything is like the Garden of Eden, you need no more supernatural expression of anything. Wenn alles wie der Garten Eden ist, brauchst du keinen übernatürlichen Ausdruck von irgendetwas. So, when you see a need, here's what you need to say to yourself. Wenn du eine Not siehst, musst du Folgendes sagen. Dizer para si mesmo é. Wonderful. Wunderbar. Now we have a need and we have the source of the supernatural. Perfect match. Jetzt haben wir eine Not und die Quelle des Übernatürlichen. Das passt perfekt. Wonderful. Wunderbar. Every need that you see is an invitation for God's supernatural to be released. Jede Not, die du siehst, ist eine Einladung für Gott, das Übernatürliche freizusetzen. Let me say that again. Ich wiederhole es. Every single need is an invitation for the supernatural to be manifest. Jede einzelne Not ist eine Einladung zur Manifestation des Übernatürlichen. So then, there are so many needs around us. Es gibt so viel Not um uns herum. Why doesn't God do more if he's the source of the supernatural? Okay. Warum tut Gott nicht mehr, wenn er die Quelle des Übernatürlichen ist? Monte do sobrenatural. Pois é. Can you translate that into English? Wie sagt man das auf Englisch? Try to find an English word for Boise. I haven't found one. Ich versuche ein englisches Wort für Boise zu finden. Ich finde keins. Doesn't know one either. Gut, dass Daniel auch keines kennt. For English. It's such a beautiful expression. So ein schöner Ausdruck. Boise. Anyhow. Wie auch immer. So why doesn't God do more if there is a need and he loves to express his supernatural power? Weshalb tut Gott nicht mehr, wenn es so viel Not gibt und er seine übernatürliche Kraft gerne ausdrückt? Because God has made this beautiful decision, Gott hat diese wunderbare Entscheidung getroffen. That he works through human channels. Er wirkt durch menschliche Kanäle. Therefore we have this divine treasure in earthly vessels. Deshalb haben wir diesen göttlichen Schatz in irdischen Gefäßen. God has chosen to join humanity and divinity and express himself. Gott hat sich entschieden, Menschlichkeit und Göttlichkeit zu verbinden, um sich auszudrücken. Jesus had become man so that the divinity and the humanity can be one. Jesus ist Mensch geworden, damit Göttlichkeit und Menschlichkeit eins wurden. Think about this. Überleg mal. Why did Jesus not simply come to earth, die on the cross and get rid of all the sin of the world? Warum kam Jesus nicht einfach auf die Erde, starb am Kreuz und alle Sünden der Welt waren weg? He could have done that. Er hätte das tun können. God could have simply sent his son and take him straight to the cross. Gott hätte einfach seinen Sohn senden und ihn direkt ans Kreuz bringen können. Jesus modeled life for us. Jesus war ein Vorbild für uns. Demonstrar um modelo de vida. Came in the world full of need. Kam in die Welt voller Not. He was nothing else but the channel through which God would express his divinity and supernatural power. Er war nichts anderes als der Kanal, durch den Gott seine Göttlichkeit und übernatürliche Kraft zum Ausdruck brachte. That's why Hebrews says. Deshalb sagt der Hebräerbrief: Sacrifices and offerings you did not want. Opfer und Gaben wolltest du nicht. But a body have you provided for me. Aber einen Leib hast du mir bereitet. And then he says this. Und weiter: I have come to do your will, O God. Ich bin gekommen, deinen Willen zu tun, O Gott. You see, Jesus, the human, was the channel through which God expressed his power. Jesus, der Mensch, war der Kanal, durch den Gott seine Macht zum Ausdruck brachte. But Jesus doesn't walk this earth anymore unless he walks it through you. Jesus wandelt nicht mehr auf dieser Erde, sei denn er wandelt durch dich. Because we have not learned that it needs to be surrendered channels through which the supernatural can be expressed. Weil wir nicht gelernt haben, dass wir hingegebene Kanäle sein müssen, durch die das Übernatürliche sich ausdrücken kann. We have seen so little. Sehen wir so wenig. What would happen? Was würde geschehen? If never again we think about ourselves as the source of the supernatural. Wenn wir nie wieder an uns selbst als die Quelle des Übernatürlichen denkten. Como fonte do sobrenatural. Look how many times we see great things and we talk about, oh, what I did. Wie oft sagen wir, wenn wir großartige Dinge sehen, oh, das tat ich. Do you know? Daniel and me, when we used to travel, als Daniel und ich auf Reisen waren, thousands and thousands of beautiful supernatural miracles we've seen. Sahen wir viele tausende übernatürliche Wunder. Over and over again, we walked out of a meeting or a conference. Jedes Mal, wenn wir von einem Treffen oder einer Konferenz weggingen, and we would say, sagten wir, did you see what Jesus did? It was so beautiful. Hast du gesehen, was Jesus getan hat? Es war so wunderschön. Isn't it true? Ist das wahr? People would come to us and applaud us, and we would say, Jesus, you did something so beautiful. Leute kamen und applaudierten uns, aber wir sagten, das hat Jesus so wundervoll gemacht. We understood we could only be the channel. Wir haben erkannt, dass wir nur Kanäle sind. So every need that you see is an invitation. Jede Not, die du siehst, ist eine Einladung. For the source to express itself through a channel that is surrendered. Für die Quelle sich durch einen hingegebenen Kanal auszudrücken. Once you understand that you are not the channel. Então uma vez que você entende que você you're not the source. Oh, you're not the source. Thank you. Sobald du also verstehst, dass du nicht die Quelle bist. It doesn't matter how weak you feel, how strong you feel, how good you feel, how bad you feel. Spielt es keine Rolle, wie schwach, wie stark, wie gut oder wie schlecht du dich fühlst. Es ist egal, ob du gut oder schlecht geschlafen hast. Doesn't matter if you're stressed or if you're not stressed. Es spielt keine Rolle, ob du gestresst bist oder nicht. You are not the source. Du bist nicht die Quelle. The source is willing 24/7. Die Quelle ist 24 Stunden an 7 Tagen bereit. Where are the surrendered channels? Wo sind die hingegebenen Kanäle? That are connected to the source and connected to the people who are the in need. Die mit der Quelle und den bedürftigen Menschen verbunden sind. I tell you what, we need to learn to live connected to the people in need and connected to God the source. Wir müssen lernen, mit den Menschen in Not und mit Gott der Quelle verbunden zu leben. E conectados com Deus, que é a fonte. Jesus did that. Genau das tat Jesus. He spent the night connecting to the Father in heaven. Nachts verband er sich mit dem Vater im Himmel. In meditative prayer. Im meditativen Gebet. And he spent the days connected to the people in need. Tagsüber verbrachte er seine Zeit mit den Menschen in Not. May a church rise. Möge eine Gemeinde aufstehen. That learns to live connected to the source and connected to the people in need. Die es versteht, mit der Quelle und den Menschen in Not verbunden zu sein. Ist es nicht traurig, dass wir eigentlich von beidem getrennt sind? We live our religious little Christian's life instead of being abiding in him. Wir leben unser religiöses kleines Christenleben, anstatt in ihm zu bleiben. And we don't like to connect to people who are in a mess. Und wir mögen uns nicht mit Menschen beschäftigen, die in einem Schlamassel sind. Because they give us a headache. Denn sie bereiten uns Kopfschmerzen. Listen. Hört zu. If you know you're not the source, then what's your problem? What's your stress? Wenn du weißt, dass du nicht die Quelle bist, was ist dein Problem? Dein Stress? Don't allow people to make you the source. Lass nicht zu, dass Menschen dich zur Quelle machen. Because they will try. Sie werden es versuchen. Always let them understand. Gib ihnen immer zu verstehen. I'm just a channel. Ich bin nur der Kanal. Are you willing to be a channel? Bist du bereit, ein Kanal zu sein? If you're willing to be a channel, say Jesus, I surrender to you. Wenn du gewillt bist, der Kanal zu sein, dann sage Jesus, ich gebe mich dir hin. Say, Holy Spirit, will you teach me to live abiding in Him? Sage, Heiliger Geist, lehre mich, in ihm zu bleiben. And connected to the people in need. Und mit den Menschen in Not verbunden zu sein. Listen, we need to stop using people. Wir müssen aufhören, Menschen zu benutzen. We need to stop being channels of the goodness of God to a dying world around. Und anfangen, Kanäle der Güte Gottes für die sterbende Welt um uns herum zu sein. I hope you have been edified. Ich hoffe, das erbaut dich. Click the like if you did. Falls ja, klicke auf Like. Share it with your friends. Teile es mit deinen Freunden. Even if they're not your friends, share it. Auch wenn sie nicht deine Freunde sind, teile es. People need to understand this truth. Die Menschen müssen diese Wahrheit verstehen. If you haven't subscribed to the channel, please subscribe. Wenn du diesen Kanal nicht abonniert hast, abonniere ihn. Thank you. Dankeschön. Yeah.